Thomas Mann und Franz Werfel schickten ihre Grüße nach Norwegen, das von deutschen Truppen besetzt war. Während Thomas Mann kurz vor Weihnachten 1940 versicherte, dass das Schicksal Norwegens in den USA aufmerksam verfolgt werde und er von den Briten die Befreiung des Landes erhoffte, erinnerte Franz Werfel an den unbeugsamen Willen der Norweger. Werfel, der mit seinem 1933 erschienenen Roman »Die 40 Tage des Musa Dagh« einen Welterfolg erzielt hatte, war 1938 aus seinem Heimatland Österreich nach Frankreich geflohen. Im Sommer 1940 gelangte er nach einem strapaziösen Marsch über die Pyrenäen nach Spanien und von dort in die USA, wo 1944 seine Tragikomödie »Jakubowski und der Oberst« mit großer Resonanz in New York uraufgeführt wurde. Länder der Berge sind Länder der Freiheit. Dort, wo die Menschen in weit auseinanderliegenden Gehöften wohnen, auf einsamen Almen, in weltverlorenen Tälern, dort gedeihen die unabhängig aufrechten Charaktere, die unbeugsamen Naturen zahlreicher als in den Niederungen der dicht bewohnten Länder. Norwegen ist ein Land der Berge. Norwegen war und ist ein Land der Freiheit. In Norwegen sind die aufrechten und unbeugsamen Charaktere zu Hause. Dieses Land der Freiheit hat heute seine Freiheit verloren. Es wurde zum Opfer eines unerwarteten Blitzüberfalls. Das überfallene Volk wehrte sich heldenhaft. Sein gesetzmäßiger König, einer der reinsten und edelsten Gestalten unserer Zeit, trat an die Spitze des Widerstandes. Zu groß aber war die Überzahl und Übermacht des Usurpators, zu teuflisch seine List, zu dicht gesponnen das Netz des Verrates, das er über das Land geworfen hatte. Auch in Norwegen gab es Verräter. Verräter gibt es überall, wo es gewissenlose Politiker gibt, die den Machthunger ihres eigenen elenden Ichs zur Weltanschauung umfälschen. Die Hilfe der großen Verbündeten war ungenügend. Der edle König und seine tapferen Kriegerscharen mussten weichen. Das schändlich angefallene Land wurde zur Beute des Räubers. Nun liegt Norwegen in Ketten. Nein, nur Norwegens Hände sind gefesselt. Norwegens Seele ist frei. Zu den kleineren Kurzwellensendern in den USA, die sich nach ihren staatlichen Registrierungscodes nannten, zählte auch die Station WLWO, die das Tochterunternehmen eines kommerziellen Binnensenders war. Eingerichtet wurde der Kurzwellensender für Südamerika, um mit den Programmen Werbeeinnahmen zu erzielen. Das war zu dieser Zeit durchaus üblich, weil Südamerika als lukrativer Markt galt. Die Programme für Europa, so der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter, waren zunächst nur ein Nebenprodukt, um freibleibende Sendezeit zu füllen. Die Sendungen für Europa waren werbefrei und wurden durch die Gewinne aus den anderen Programmen finanziert. Das galt auch für die beiden großen kommerziellen Radiostationen, die Columbia Broadcasting System, kurz CBS, und die National Broadcasting Company, kurz NBC, deren deutsche Dienste sich untereinander abstimmten.